Erster danach besiegte David die Philister. Er nahm ihnen die Stadt Gat weg. Zweiter, er besiegte auch die Moabiter. Die Moabiter mussten David nun Geld geben. Dritter, David besiegte König Hadadeser von Zoba. Hadadeser wollte sein Land vergrößern. Vierter, David nahm 1000 Wagen und 17.000 Reiter gefangen. Er machte die Pferde lahm. Fünfter, die Aramäer wollten Hadadeser helfen. Aber David tötete 22.000 Aramäer. Sechster, David schickte Soldaten nach Damaskus. Die Aramäer dienten David nun. Gott half David. Siebter, David nahm die goldenen Schilde der Feinde. Er brachte sie nach Jerusalem. Achter, David nahm auch sehr viel Bronze aus den Städten Tebach und Kun. Neunter, König Tu von Hamat hörte von Davids Sieg. David hatte Hadadeser besiegt. Zehnter, Tu schickte seinen Sohn Hadoram zu David. Er gratulierte David und brachte Geschenke. Elfter, David gab diese Schätze Gott. Er nahm Gold von Edom, Moab und Ammon. Zwölfter, Abishai tötete 18.000 Edomiter im Salztal. Dreizehnter, David setzte Soldaten in Edom ein. Alle Edomiter dienten David. Gott half David. 14. David war König über ganz Israel. Er war fair zu allen Menschen. 15. Job war der Chef der Armee. Josaphat schrieb wichtige Dinge auf. 16. Zadok und Ahimelech waren Priester. Schafscha war der Schreiber. 17. Benaja war der Chef der Leibwache. Davids Söhne waren wichtige Helfer.